Am 9.2.1926 war es soweit. Der Moment, der die gesamte Menschheit so bewegte wie kaum ein anderer. Eine Erfindung wurde patentiert, die unsere Zivilisation von nun an für immer verändern sollte. Die Spraydose wurde erfunden. Der norwegische Ingenieur Erik Rotheim entwickelt Anfang der 20er Jahre das Aerosolverfahren, das es ermöglichte, Flüssigkeiten durch eine Dose fein zu versprühen. Heute ist der Inhalt der Spraydose so vielfältig wie seine Verbraucher. Vor allem Streetart-Künstler wie Jörg Hartmann können sich ein Leben ohne ihre Spraydose nicht mehr vorstellen. Die Spraydose ist für mich der Höhepunkt der Entwicklung eines Schreibgerätes, weil man die Farbe und den Pinsel quasi schon in einem hat und der Untergrund auch keine so große Rolle mehr spielt. Doch bis zum Künstlerwerkzeug war es ein weiter Weg für die sprühende Dose. Zuerst wollte sie niemand haben. Sie war zu umständlich gebaut und deshalb zu schwer. Grund? Um das Treibgas in der Dose halten zu können, brauchte man viel Stahl. Die meisten sahen auch gar keinen Sinn in der Spraydose. Doch das änderte sich schlagartig, als im Krieg mit Japan mehr US-Soldaten an Malaria starben als durch Militäraktionen. Man erinnerte sich an das Prinzip der Sprühflasche und fertig war der erste Killer gegen die Stechmücke. Erkannt waren die Vorteile der Spraydose. Heute will niemand mehr auf sein Haar, Deo oder sonst was Spray verzichten. So kann man den Streetart-Künstler wohl auch gut verstehen, wenn er meint: Das Gefühl, eine Spraydose in der Hand zu haben und eine Fläche mit Farbe bedecken zu können, ist ein machtvolles und wunderbares Gefühl. Gleichzeitig gibt es einem auch die Möglichkeit, sich auszudrücken.